Zwischen Roggenfeld und Hecken führt ein schmaler Gang. Süßes, seliges Verstecken einen Sommer lang. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Wenn wir uns von ferne sehen, zögert sie den Schritt. Rupft ein Helmchen sich im Gehen, nimmt ein Blättchen mit. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Finster kommt sie langsam näher, färbt sich rot wie der Mond. Doch ich bin ein feiner Späher, kenn die Schelmin schon. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Zwischen Roggenfeld und Hecken führt ein schmaler Gang. Süßes, seliges Verstecken einen Sommer lang. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.